Funkhaus. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Nova. Ich habe für Sie in der kommenden halben Stunde Musik unter anderem von CeeLo Green, Bob Marley und das hier ist Yao featuring Gabriela Richards mit 100 Miles. Mein Name ist Reza Waffa. Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Come here and visit my world. Come here and visit my world. It has trees, shining stars. Our love is the only way. Don't get lost cause I'm waiting. Summer feelings awaiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. Visit my world, it has trees, shining stars. Our love is the only way. Don't get lost cause I'm waiting. Summer feelings awaiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. One more time. Der Donnerstagnachmittag hier in Funkhaus Europa. Wir klappen gleich mal ein Tagebuch auf und gucken mal, was da so drin steht, beziehungsweise was da zu sehen ist. Es geht nämlich um das Videotagebuch von Hannelore Kraft, der Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen. Das Videotagebuch ist öffentlich im Netz einsehbar. Was da so zu sehen ist, das hören Sie in nicht mal 4 Minuten nach Jack Garrett. La familia Sky Mosty Infinity. Y está amaneciendo, el sol saliendo, y amanezco al lado tuyo, bebé. Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer. Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Pero qué placer, papá. Anoche que no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase de rumba pa pa pa la que yo cogí anoche que no recuerdo lo que sucedió. Pero qué horas son, qué fue lo que pasó, porque Faru tiene el carro parqueado en la habitación. Yo no recuerdo. Solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía písenlo. Pero qué confusión, creo que cometí un error y mezclé los tragos y las pastillitas de color. Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento de esos que te noquean duro contra el pavimento. Y son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Ya son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Pero qué clase rumba, pa, pa, pa, la la que yo cogí anoche. Que no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase de rumba, pa, pa, pa, la que yo cogí anoche. Que no recuerdo lo que sucedió. Ya no me acuerdo de nada, no tengo nada en la mente. Solo que estaba tomando mucho ron con agua al diente. Rumbeando en la disco, estaba prendido el ambiente. Ese es mi único recuerdo hasta donde estuve consciente. Acababa la botella y de camino otra venía. J Balvin me estaba hablando y no sabía lo que decía. Creo que nos presentaron, no lo sé todavía. Que no recuerde tu nombre, mala suerte en la mía. Yo son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Ya son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Y ya está amaneciendo, el sol saliendo, y amanezco al lado tuyo, bebé. Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer. Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Pero qué clase de rumba, pa, pa, pa, la que yo cogí anoche. Que no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase de rumba, pa, pa, pa, la que yo cogí anoche. Que no recuerdo lo que sucedió. Farruko, Lanza y el Balvin, el negocio socio, la familia, Sky rompiendo el bajo, Mosty, Infinity. Nicht Jack Garrett, sondern J Balvin ist das featuring Farruko mit 6 AM hier in Funkhaus Europa. Bundeskanzlerin Angela Merkel macht es, US-Präsident Obama auch und viele andere Politiker auch. Die sind nämlich bei Facebook, Twitter, Instagram und Co. Jetzt ist auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft auf den Zug aufgesprungen. Die führt nämlich seit ein paar Tagen ein, Achtung, Videotagebuch auf YouTube. Funkhaus Europa, Netzreporterin Jasmin Lindenblatt hat sich das virtuelle Tagebuch mal angeguckt. Jasmin, ein Tagebuch verspricht ja im Prinzip was Persönliches. Hält der Name, was er verspricht in dem Fall? Ja, geht so. Also sie will uns ja nicht ihr persönliches Leben zu Hause zeigen, sondern eher so die aufregenden Sachen, die sie so als Politikerin erlebt. Zum Beispiel Briefe beantworten, also im Auto rumkutschiert werden oder ja durch irgendwelche Gebäude marschieren. Also die richtig explosiven und brisanten Stories. Gibt's denn da tatsächlich irgendwelche brandheißen News? Nee, also von sowas erzählt sie eben gar nicht. Es gibt bisher 5 Clips in ihrem Channel auf YouTube und jeder einzelne Clip, der spiegelt sozusagen einen Arbeitstag wider. Und was man da sieht, ist eben, sie sitzt echt richtig oft im Auto und man hat aber schon den Eindruck, dass sie auch super viel zu tun hat. Also sie erzählt nämlich in ihren Clips immer, wo sie als nächstes zum Beispiel hinfahren wird und was sie da tun wird. Zum Beispiel erzählt sie eben auch das hier. So, jetzt sind wir in den heiligen Hallen des Kanzleramtes. Jetzt geht's in die Runde mit der Bundeskanzlerin und naja, mal sehen, wie es läuft. Diese riesigen Hallen hier haben schon eine etwas einschüchternde Wirkung. Also, es ist jetzt 23.40 Uhr. Wir sind jetzt mit der Runde mit der Kanzlerin fertig. Aber ich wollte eigentlich noch zum runden Geburtstag unseres Außenministers, aber das löst sich da gerade auf, habe ich gehört. Insofern werde ich jetzt Richtung Bett gehen. Ja, sehr interessant, ja. Ja, genau. Also in dem Video siehst du eben, wie die Frau Kraft durch die Gänge läuft und dann in einem Sitzungssaal geht. Und dabei filmt sie sich auch selbst, also so schräg von unten. Das Bild ist so ein bisschen verruckelt und man hat so das Gefühl, sie wäre so als Reporterin mit versteckter Kamera investigativ unterwegs. Und hast du denn tatsächlich so einen guten Einblick in ihr Politikerleben bekommen? Ja, also geht so. Also ich war schon mit dabei, hinter den Kulissen. Aber der Haken ist eben, Kraft, die erzählt immer nur davon, was drumherum passiert. Also was zwischen den Events stattfindet. Und sie filmt halt nie direkt von einer Veranstaltung selbst. Denn immer, wenn es spannend wird, kommt eben nicht, nämlich der Schnitt. hat wahrscheinlich auch rechtliche Gründe. Aber was ich eben auch spannend finde an der Sache und was eben andere Politiker nicht machen, sie filmt selbst und spricht eben auch umgangssprachlich und auch total locker. Und sie erzählt zum Beispiel auch in einem Video, dass sie es eben nicht geschafft hat zu frühstücken. Und das ist dann irgendwie total sympathisch und locker und nett, kommt sie darüber. Mhm. Aber eben von einem professionellen YouTuber ist Hannelore Kraft dann doch weit entfernt. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft führt jetzt ein Videotagebuch auf YouTube. Das hat sich Funkhaus Europa Netzreporterin Jasmin Lindenblatt angeguckt. Vielen Dank. Gerne. I wouldn't compliment myself for what I've become. Tell her I owe it to her. Tell her I owe it to her. I wouldn't praise myself for every good thing I've done. Faz trança. Quem diria que íamos chegar aqui, ter uma vida séria como eu nunca previ. E é tão bom acordar de manhã, olhar para ti, antes de bulir naquilo que eu sempre curti. Ai, ah, bebe, somos os tais. Ai, ah, bebe, que viraram pais. Ai, ah, bebe, firme. somos inconstantes. Ai, ah, bebê. Produzimos diamantes. Ai, ah, bebê. Somos os tais. Ai, ah, bebê. Que viraram pais. Ai, ah, bebê. Firmes e constantes. Ai, ah, bebê. Produzimos diamantes. E a nossa filha já vai ter um mano, mano. Yeah. Ainda ontem mal abri a pestana. Quero uma ilha catita com uma cabana, porque amor já tenha montes, o algodão não engana. Foi contigo que eu matei tantos demónios. Foi contigo que eu salvei tantos neurónios. Vejo-nos felizes, citadinos ou campónios. Não fiques muito triste por não gostar de matrimónios. Tens o anel, não precisas do papel. Fazemos nossa festa até te canto o bote em mel. Desta vez eu tiro a carta, nem que leve um ano ou dois. Por enquanto continuas, conduzes pelos dois. Ai, ah, bebê. Somos os tais. Ai, ah, bebê. Que viraram pais. Ai, ah, bebê. Firmes e constantes. Ai, ah, bebê. Produzimos diamantes. Ai, ah, bebê. Somos os tais. Ai, ah, bebê. Que viraram pais. Ai, ah, bebê. Firmes e constantes. Ai, ah, bebê. Produzimos diamantes. Ai, ah, bebê. Somos os tais. Ai, ah, bebê. Que viraram pais. Ai, ah, bebê. Firmes e constantes. Ai, ah, bebê. Produzimos diamantes. Ai, ah, bebê. Somos os tais. Ai, ah, bebê. Que viraram pais. Ai, ah, bebê. Firmes e constantes. Ai, ah, bebê. Produzimos diamantes. Ai, ah, bebê. Osteis hier in Funkhaus Europa. Immer wieder berichten wir darüber, wie viele Menschen im Mittelmeer bei der Flucht ertrinken. Tausende waren es im letzten Jahr. Die EU hat aber immer noch keine Lösung, was den Umgang mit Flüchtlingen angeht. Aber zum Glück gibt es viele private Initiativen, wie etwa die Initiative von einem Kapitän, der mit seiner Besatzung heute Abend vom Bremerhaven in Richtung Mittelmeer startet, um Flüchtlingen zu helfen. In Bremerhaven ist Funkhaus Europa Reporter Bastian Demmern. Bastian, ein Kapitän und seine Besatzung, wie viele Leute sind das, auf was für einem Schiff? Ja, an Bord ist erstmal eine normale Crew, das sind 11 Mann, die kümmern sich ja ganz normal wie jede Crew auch um das Schiff und dann kommen noch insgesamt 10 weitere Helfer dazu, das sind dann die, die sich nachher um die Flüchtlinge, also die Flüchtlinge dann tatsächlich retten und auch Ärzte und Sanitäter. Die Aquarius, so heißt das Schiff, ist ein ehemaliges Rettungsschiff für Fischer, das bedeutet, ja, es ist so gebaut, Menschen aus Seenot zu retten, es gibt an beiden Seiten Beiboote, die man schnell ins Wasser lassen kann und mit diesen kleinen Beibooten kann man auch schnell zu einem verunglückten Boot oder Schiff fahren oder auch direkt die Menschen aus dem Wasser ziehen. Ja, und darum geht's auch, ne? Schnell handeln, damit die Menschen nicht noch weiter auskühlen. Und an Bord gibt es Platz für insgesamt bis zu 500 Menschen. Der Kapitän ist ja der Initiator der ganzen Sache. Wie ist er dazu gekommen, so eine Aktion zu starten? Ja, dem ging die Situation, also das Sterben im Mittelmeer, wohl sehr an die Nieren. Das konnte er so nach eigenen Angaben nicht einfach mehr mit anschauen. Ja, und wollte einfach was machen. Klaus Vogel heißt er, 59 Jahre ist er alt. Er ist früher große Containerschiffe für Hapag-Lloyd gefahren. Und diesen Job, den hat er aufgegeben und hat dann den Hilfsverein SOS Mediterranee gegründet. Im zentralen Mittelmeer sind die allermeisten schweren Unglücke in den ganzen vergangenen Jahren gewesen. Mit großen Zahlen von Menschen, Boote, mit zwischen 120 und 700 Menschen. In letzter Zeit vor allem diese grauen Schlauchboote mit 120 bis 140 Menschen, die im Grunde sofort, wenn sie die Küste verlassen haben, in höchster Lebensgefahr sind. Wenn wir diese Menschen dort nicht retten, wenn niemand sie dort rettet, dann gehen die alle unter. Bergleute helfen sich unter Tage, Seeleute helfen sich auf See. Wenn jemand auf See in Not ist, dann hilft man einander. Ja, und deshalb haben er und Unterstützer innerhalb von 8 Monaten über 750.000 Euro, so viel kostet die Mission, an Spendengeld gesammelt, um diese Mission eben zu finanzieren. Was genau hat er denn jetzt vor im Mittelmeer? Ja, das Schiff fährt jetzt erstmal Richtung Marseille und soll dann Ende Februar in Italien am Hafen von Lampedusa ankommen. Dort soll dann in Zusammenarbeit mit italienischen Rettern, soll das koordiniert werden. Wenn dann also irgendwo ein Notruf eingeht, dann fahren die los und versuchen zu helfen. Aber die warten jetzt nicht nur auf Notrufe, sondern fahren im Grunde auch ja auf Verdacht im Mittelmeer rum, um, wenn was passiert, dann schneller vor Ort zu sein. Und das Einsatzgebiet wird entlang der libyschen Küste sein. Die Aquarius läuft in 1,5 Stunden vom Bremerhaven in Richtung Mittelmeer aus. Vielen Dank, Funkhaus Europa-Reporter Bastian Demann. I thought we would take it slow, and now you got that. feeling. You say that you mean it, but for me, I just don't know. War das mit Deeper. Jetzt für Sie Global Sounds von einer Künstlerin aus Essen. Da wohnt sie nämlich. Ursprünglich kommt sie aus Kuba. Addis Mercedes heißt sie. Hat inzwischen ihr 4. Album raus und tourt damit durch Deutschland. Heute Abend steht sie im Bremerhaven auf der Bühne, nämlich ab 20 Uhr im Theater im Fischereihafen. Und jetzt gibt es eine kleine Kostprobe auf das, was sie heute Abend live erwartet, wenn sie denn dahin gehen. Hier ist Addis Mercedes mit Locomotora a Cuba. Que lío se formó. Entra un hombre con un puerco y al asiento lo amarró. Uno carga un contrabajo, contrabajo al entrar. El arriero, su rebaño y un perrito con collar. Y yo viajo con un horno para abrir mi paladar. Y cuando me entra el gorrión, monto mi loco, loco, loco. Locomotora Cuba. Tren de la Yuma, pinta y corre sobre el mar, y de vuelta sin parar. Locomotora Cuba, pa' que mi gente se suba, por delante, por detrás, súbete que ya se va. Ropa vieja a bordo de mi tren, panetela, chicharrones, boniatillo y maní. Unos cantan son montuno, otros juegan dominó. Un señor con su tabaco va bailando guaguancó. Yo me escapo si estoy harta del invierno frío y gris. Y cuando me entra el gorrión, monto mi loco, loco, loco. Locomotora Cuba, tren de la Yuma, pinta y corre sobre el mar, y de vuelta sin parar. Locomotora Cuba, pa' que mi gente se suba, por delante, por detrás. yo te llevo el azúcar a París y se va a Santiago y se va a Camagüey también y se va. Mira, monta mi loco, loco, loco, locomotora Cuba, el tren de la Yuma. Que mi gente se suba, por delante, por detrás, súbete que ya se va. Y se va, y se va. Súbete que ya se va. Y se va, y se va. Y se va. Funkhaus Europa. Europa. Funkhaus Europa. In Berlin auf 96,3. Zusammen mit Spook Matambo hier in Funkhaus Europa. 16 Uhr und 38 ist es an diesem Donnerstagnachmittag. Hat die Bundesregierung die Lage in der Flüchtlingskrise im Griff? Mehr als 80% der Menschen in Deutschland glauben eher nein. Das hat der aktuelle ARD Deutschland-Trend ergeben. Im Prinzip könnte man sagen, das ist quasi eine Ohrfeige für die Große Koalition. Aber sieht das die Regierung selbst auch so? Darüber spreche ich jetzt mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Cecilia Reible. Das sind die bisher schlechtesten Umfragewerte insgesamt für die Große Koalition. Cecilia, zeigt sich denn die Regierung auf irgendeine Art und Weise besorgt? Also offiziell ist das natürlich nicht kommentiert worden aus den Reihen der Bundesregierung, aber es ist vollkommen klar, diese Umfrage ist ein Warnschuss an die Große Koalition. Dabei sind die Zahlen für die Parteien noch nicht mal das Schlimmste, 35% für die Union und 24% für die SPD. Viel dramatischer ist, dass 61% der Befragten wenig bis gar nicht zufrieden sind mit der politischen Arbeit der Großen Koalition und 81% sagen, die Bundesregierung hat die Flüchtlingssituation nicht im Griff. Da zeigt sich, da ist wirklich ein großer Vertrauensverlust, eine große Verunsicherung bei der Bevölkerung zu spüren. Diese historische Herausforderung, die wir gerade haben durch den großen Flüchtlingszustrom, das macht die Bevölkerung eben ratlos. Gleichzeitig gibt die Regierung kein gutes Bild ab. Es gibt den Streit, den ständigen Streit in der Koalition, auch innerhalb der Union. Und das nervt zum Beispiel 93% der Befragten. Deshalb ist auch meiner Ansicht nach die Zerstrittenheit die Hauptursache für die schlechten Umfragewerte. Ein Nutznießer der aktuellen Situation ist laut dem Deutschland-Trend die AfD. Wie sehen denn deren Werte jetzt aus? Ja, die liegt nach dem ARD-Deutschland-Trend im Moment bundesweit bei 12%. Das ist ein Zuwachs. Und da zeigt sich auch, dass die jüngste Debatte um den Waffeneinsatz an der deutschen Grenze der AfD überhaupt nicht geschadet hat. Also scheinbar mehr genutzt, denn die Umfrage wurde nach diesen Äußerungen durchgeführt. Ich glaube, bei der AfD muss man aber auch noch sehr stark zwischen Ost und West unterscheiden. Im Osten ist sie stärker, im Westen ist sie etwas schwächer. Im Osten sind halt die Bindungen an die etablierten Parteien auch nicht so ausgeprägt wie in den westdeutschen Bundesländern, weil es die Parteien dort noch nicht so lange gibt. Deshalb glaube ich, ist das auch ein Grund, warum die AfD im Osten mehr potenzielle Wähler an sich binden kann. Und ich kann mir deshalb auch gut vorstellen, dass in Sachsen-Anhalt die AfD es zweistellig ins Parlament schafft, auch als Mittel, um einfach einen Protest deutlich zu machen. Protestwähler gibt es natürlich auch im Westen. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben wir ja auch Landtagswahlen. Aber da gibt es auch innerhalb der AfD stärkere bürgerliche Milieus, die von manchen Äußerungen aus der AfD, zum Beispiel zum Waffeneinsatz an der deutschen Grenze, sich auch abgeschreckt fühlen könnten. Auch dort werden sie meiner Einschätzung nach in die Landtage kommen, aber wohl eher nur einstellig. Über die Ergebnisse des aktuellen ARD-Deutschland-Trends und eine Einschätzung dazu war das unsere Hauptstadtkorrespondentin Cecilia Reible. Vielen Dank. Nicht zu danken. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, this is my message to you. Europa. Pop aus der Türkei von Hepsi. Und der Name, der erinnert so ein bisschen an so ein Cola-Getränk. Und für dieses Cola-Getränk haben die drei Mädels tatsächlich mal vor ein paar Jahren Werbung gemacht, weil er halt sehr, sehr ähnlich ist. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Der Kinotipp. Donnerstag ist Kinotag in Funkhaus Europa und wir beschäftigen uns jetzt mit zwei Filmen abseits vom Mainstream. Und der erste ist ein Mafia-Film aus, nein, nicht Italien, sondern aus Griechenland. Mittwoch 4.45 Uhr heißt der Film und da geht es darum, dass es bei der griechischen Mafia so läuft wie in der griechischen Wirtschaft, nämlich nicht besonders rund. Funkhaus Europa Kinoreporterin Lina Kokali hat Mittwoch 4.45 Uhr schon gesehen. Lina, was genau läuft denn da nicht so rund für die griechische Mafia? Naja, also wo wenig Geld flüssig ist, da kann auch wenig erpresst werden, ne? Im Film geht's um Stelios, der hat einen Jazzclub, das ist sein Lebenstraum, dieser Club. Und der läuft nicht mehr so gut. Die Griechen haben einfach nicht mehr so viel Geld übrig, dass sie beim Ausgehen verjubeln können. Deswegen hat er sich Geld geliehen bei Gangstern. Und das kann er jetzt nicht mehr zurückgeben. Und der Film heißt Mittwoch 4.45 Uhr, weil das ist der Zeitpunkt, zu dem Stanios jetzt mal ganz schnell ein paar Tausend locker machen muss. Sonst ist seine Tochter in Gefahr. Er fragt, spielt deine Tochter am Donnerstag Gitarre? Hast du das auch schon mal gehört, dass manche Menschen, kurz bevor ihnen etwas Schreckliches zustößt, an schlimme Sachen denken, mit Ansehen, wie etwas Schlimmes passiert. Und kurz darauf beobachtet Stanios, wie sein Dealer bei einem Überfall der Schädel eingeschlagen wird. Wie? Ja, ist nämlich der einzige der Dealer, bei dem das Geschäft noch lief. So, auf einer Skala von 1 wie schlecht bis 10 wie top, was würdest du dem Film für eine Note geben? Eine 8 schon. Also ich fand es wirklich spannend und toll finde ich auch, dass der Film mir Griechenland auf so eine ganz ehrliche, harte Art zeigt. Es ist nachts, es ist dreckig, es ist auch ein bisschen langweilig. Also die Leute hängen nur rum, weil keiner Geld zum Ausgeben hat. Und dabei ist dieser Film auch total gut gemacht. Das passt richtig gut zum Inhalt. Also zum Beispiel, man sieht, wie ein Mann erst bedroht und dann erschossen wird und gleichzeitig immer in Großaufnahme, wie das Eis von seinem Sohn schmilzt. Da geht mein Daumen hoch für. Und ich habe mich ein bisschen darüber gewundert, dass mir dieser Film so gut gefallen hat, weil ich dachte eigentlich, dass mir ein anderer Film die Woche viel besser gefallen müsste. Und zwar welcher Film? Suffragette oder wie es im Deutschen heißt, Suffragette, Taten statt Wort. Ne? Mhm. Es geht um ein wirklich spannendes Thema, nämlich die Suffragettenbewegung. So heißen die Frauen, die in Großbritannien für das Frauenwahlrecht gekämpft haben. Es war Anfang des 20. Jahrhunderts. Und erstmal macht dieser Film ganz viel richtig. Also das Thema ist super. Und die Schauspielerinnen, die sind es auch. Meryl Streep spielt eine kleine Rolle. Die grandiose Helena Bonham Carter, die spielt mit. Das ist die Frau, die in den Tim Burton-Filmen immer so hässlich aussieht. Das ist zum Beispiel die Herzdame bei Alice im Wunderland. Aber leider hat mich der Film wirklich an gar keiner Stelle überrascht. Also da wird eine Frau überzeugt, bei dieser Frauenbewegung mitzumachen, dann ist sie dabei. Das ist natürlich schwierig und sie muss ganz viel entbehren. Und einmal schaffen es die Frauen, auch im Parlament angehört zu werden. Und da spricht dann Maud, die schuftet seit ihrer Kindheit als Wäscherin. Was würde das Wahlrecht für Sie bedeuten, Mrs. Watts? Ich dachte, wir kriegen das Wahlrecht nie. Deswegen habe ich nie überlegt, was es bedeutet. Und wieso sind Sie dann hier? Ich dachte, dass unsere Zukunft auch anders aussehen könnte. Also mir ist das ein bisschen zu melodramatisch und ein bisschen zu herkömmlich erzählt. Aber vielleicht habe ich da auch zu viel erwartet. Also immerhin gibt's endlich einen Film zu diesem wichtigen Thema, Frauenwahlrecht. Gibt's ja auch noch nicht allzu lange. Wenn man mal guckt, in Saudi-Arabien konnten Frauen das erste Mal vor so ein paar Wochen wählen bei so einer Kommunalwahl. Suffragette, ich spreche das jetzt mal auf Deutsch aus. Geht so, meint Funkhaus Europa Kinoreporterin Lina Kokali. Dafür aber der griechische Mafia-Thriller Mittwoch 4.45 Uhr. Vielen Dank, Lina. Oh yeah. Yo, this got that dance hall feel to it. Prince Royce, Mr. Worldwide, say low, let's rap. Girl, your body is timeless, yeah. Girl, your body got me like, oh my gosh, oh my God, oh my my. And you're making me earn it, yeah. Girl, you're making me earn it, oh my gosh, oh my God, oh my my. Ain't nothing fake on you, you so, so real. Try playing cool, but can't help how I feel. I love it when you drop it down. Baby, back it up. Line it up, I can shoot it on. Line it up, I can shoot it on. Turn around and make it bounce. Baby, back it up. Line it up, I can shoot it on. Line it up, I can shoot it on. Me dejas sin aire. Tú me tienes a mi lado. Oh my gosh, oh my God. Tiene nombre, yeah. Say it over and over. Oh my gosh, oh my God, oh my my. Right. Ain't nothing fake on you, you so, so real. Try playing cool, but can't help how I feel. I love it when you drop it down. Baby, back it up. Line it up, I can shoot it long. Line it up, I can shoot it long. Push your booty out, move it in, move it out. Now wind it up while I grind it up like a 20 sack and roll it out. You can go anywhere in the world and you know that they know about me. I don't think you really wanna ask a girl if she knows anything about me. Nah, you don't. Word of advice, want a happy life? Don't look for what you don't wanna find. But before your boyfriend find out, back it up one more time, darling. Dammelo, mami chula. Dammelo, mami chula. Dammelo, papi chula. Yeah. Dammelo, papi chula. So back it up. Dammelo, papi chula. Dammelo, papi chula. Georgia von Tix der Autor hier in Funkhaus Europa. 4 Minuten vor 5 ist es. Berlin möglicherweise im Visier von Terroristen? Davon geht die Staatsanwaltschaft im Moment aus. Die neuesten Entwicklungen dazu gleich um 5 in den Funkhaus Europa Nachrichten und auch später hier in Nova in Funkhaus Europa. Mein Name ist Reza Waffa. Deine Augen machen bling bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen bling bling und alles ist vergessen. Ist das so? Die sind zu 12. Die 17 Hippies aus Berlin. Echte Musik mit echten Instrumenten. Eine Mischung aus osteuropäischen Klängen, französischem Chanson und American Folk. Well, there'll be 16 bottles on the wall. Die 17 Hippies aus Berlin. Seit 20 Jahren on the road in the name of love and good music. That is correct. Morgen Abend um 20 Uhr im Bremer Schlachthof. No green bottles can fall. Alle Infos unter funkhauseuropa.de.